IMC India Meets Classic, eine Sendung für indisch-klassische Musik. IMC bietet Ihnen ein monatliches Hör- und Leseangebot mit Werken indischer Musikmeister, Raga-CDs, Festival-Reports und Special Features. Über die Website Ihres Radiosenders oder mit einem Besuch bei IMC im Internet finden Sie in deutscher und englischer Sprache weitere Infos zu den Musikmeistern, zu indischen Instrumenten, dem Musiksystem Indiens und vorgestellten CD-Titeln. IMC India Meets Classic wird auch im Podcasting-Verfahren im MPEG-Format als Download angeboten. Stellen Sie sich Ihr ganz individuelles Radioprogramm zur indisch-klassischen Musik zusammen unter www.imcradio.net, imcradio.net. Sehr verehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, ich heiße Sie herzlich willkommen bei IMC India Meets Classic mit einer weiteren Sendung für indisch-klassische Musik. Mein Name ist Lothar Mayer. Es freut mich, für Sie unseren heutigen Themenschwerpunkt zu präsentieren. Navarasas, Ragas und ihre neuen Stimmungsbilder. Wie in all unseren Sendungen Raga-CDs des Monats, hören Sie Beispiele original indisch-klassischer Musik. Beachten Sie auch die Hinweise zu unserem Hörertelefon und Internetangebot in dem weiteren Verlauf der Sendung. Der Begriff Rasa stammt aus der vedischen Zeit, zwischen 1750 und 1200 vor Christus, und findet sich in der Rig Veda wieder. Es ist der älteste Teil der vier Veden, die heiligen Schriften im Hinduismus. Im Sanskrit hat Rasa die literarische Bedeutung Feuchtigkeit oder Wasser. Im Zusammenhang mit Navarasa, Nava bedeutet im Sanskrit 9, definiert sich Rasa als Eigenschaften von Meinungen, als emotionale Erfahrung. Die Kategorisierung der neuen Rasas ist weit ausgeprägter in der südindischen Klassik der karnatischen Musik. Das Melakarta-System umfasst 72 Grundtypen. Wir werden daher des Öfteren die Brücke von den südindischen Ragams zu den Ragas der nordindischen Klassik der Hindustani-Musik schlagen. Die südindische Klassik haben wir in einer unserer früheren Sendungen 1000-mal Ragam bereits näher beleuchtet. Die Audiodateien und das Sendemanuskript finden Sie online in unserem Podcast-Archiv. Dem Begriff Rasa wird in den darstellenden Künsten Indiens eine herausragende, aber im Vergleich zum Westen verschiedentlich gelagerte Bedeutung zugesprochen. Bis heute bestimmt die in Sanskrit verfasste Theorie der Rasas das ästhetische Selbstverständnis aller Tanz-, Theater- und Musikdarbietungen. Dem Tänzer, Schauspieler, Instrumentalisten oder Sänger fällt die Aufgabe zu, im Publikum bestimmte Emotionen, die Rasas, zu erwecken. Die Navarasas, neun Stimmungsbilder, gliedern sich in vier Hauptrasas, aus denen jeweils eine weitere Rasa abgeleitet wird. Die neunte Rasa, Shantam, vereint alle acht Rasas. Shantam, in der Literatur auch als Shanta anzutreffen, beschreibt die friedvolle Stimmung eines Ragas. Der südindische Ragam, Vasanta, beschreibt diese friedvolle Stimmung. Sie findet ihre Entsprechung im nordindischen Raga Giridhara. Dazu unser erstes Hörbeispiel mit einer Kriti-Komposition Harihara Putram von einem der bedeutendsten südindischen Komponisten, Motuswami Dixitar. Er lebte von 1775 bis 1835. Aus dem Jahre 1979 stammt nun die folgende Aufnahme aus Jamshedpur, heute eine 1,6 Millionen Metropole im indischen Bundesstaat Jharkhand, interpretiert von dem Vokalisten K.V. Narayanaswamy. Er lebte von 1923 bis zum 1. April 2002. Narayanaswamy wird in Indien einfach nur KVN genannt. Er stammt aus einer Musikerfamilie und war Schüler des Mridangam-Spielers Palkat Mani Iyer und weiterer großer Meister bis in die 60er Jahre des 20. Jahrhunderts. Hari Gara Budram Shasaram Sada Vaje Ham Maya Yeah.